Denn gar bald musste der Mensch etwa den Unterschied von hartem und weichem Holz kennenlernen und erfahren, dass Tanne und Fichte der sägenden und hobelnden Bearbeitung zwar geringeren Widerstand entgegensetzten, dafür aber weicher und von weniger dichter Faserung, der Kälte und Nässe namentlich im Erdreiche selbst zu trotzen nur sehr kurze Zeit befähigt sind. So lernte denn der Mensch auch bald, das mittelharte Lärchenholz von dem noch schwerer zu bearbeitenden Buchen-, Nuss- oder Eichenholz zu unterscheiden und die harten Hölzer durch Härten der im Feuer gedrehten, spitz zulaufenden Pflöcke oder aber durch den Prozess des Einteerens ihrem Zwecke, dem zersetzenden Einflüsse der Erde zu trotzen, immer besser und zu dauernder Haltbarkeit zuzuführen. Die spitz zulaufende Latte sowie der dachförmig zugeschnittene und mit einem Deckhölzchen bedeckte Eckpfosten werden dem gedankenlosen Beschauer nicht ihren lebendigen Sinn verraten können. Nur die Erfahrung, dass eindringender Regen und Frost das Holz zerreißen und den Zaun zerstören würde, ergab die Notwendigkeit, das Abfließen des Wassers durch den schiefen Schnitt zu erleichtern. Eine völlig unsichtbare, aber umso bedeutsamere Erfindung musste gemacht werden, ehe Figur 8, der vollendete Zaun, erreicht werden konnte. Hunderte von unsichtbaren Nägeln müssen allüberall, wo Holz mit Holz in feste Verbindung gebracht werden soll, die Teile vereinen. Und was an Geist und Erfindungsgabe notwendig war, bis zur heutigen maschinellen Herstellung jenes scharf gespitzten Metallstiftes, den gedankenlose Selbstverständlichkeit mit dem von keiner aufblitzenden, vergeistigenden Einsicht begleiteten Worte »Nagel« abtut, das bedürfte einer eigenen Geschichte der Metallgestaltung, die auch nur andeutungsweise hier zu berühren unmöglich wäre. Wenn der Zimmermann, dessen ganze Körperstruktur durch die Vorarbeit und geistig-körperliche Wandlung, die sie ihm durch die Generationenkette fassenden und schaffenden Handwerksgeistes überliefert worden war, seinen Zaun mühelos und ohne rechtes freudiges Selbstbesinnen herzustellen weiß, so ist jener Zustand erreicht, aus welchem Schillers schöner, oben zitierter Spruch allzu mechanisch gewordene Arbeit aufzurütteln sucht und welches das Verhängnis darin liegt, wenn diejenigen, so einem Staate Gesetze und Wertungen vorzuschreiben bestimmt sind oder, genauer genommen, sich selber dazu bestimmt haben, keine Ahnung, keine Ehrfurcht, kein nachschaffendes Verstehen aufgrund eigener ähnlicher geistiger Grundstruktur vor den sie rundum umgebenden Gebilden menschlicher Gestaltung besitzen, dies Unheil und Verhängnis für das ganze Volk zu schildern, bei späterer Betrachtung vorbehalten. Hier wollen wir nur dem sekundären Menschen zur Belehrung noch einmal auf gemeinsamem Bilde die Summe der Wandlungen, wie wir sie soeben in ihren Einzelstadien zu zeigen und aufzuklären suchten, vor Augen stellen, auf das sinnende Fixationsbewegung entlang diesen Einzelstadien vorerst gedankenlosem Beschauer oder Nichtbeschauer, etwa doch wahren Besitz und wahre Einsicht solchen langweiligen Gebildes am Ende zwar nicht zu eigen gäbe, doch aber wenigstens ahnungsvoll aufblitzen lasse. Die wahre lebendige Einsicht freilich der Summe von Geist, die im Gebild der Menschenhand geheimnisvoll, sichtbar, unsichtbar, verborgen ruht, wird alleweglich nur derjenige besitzen, der im eigenen Erlebnis, im Schweiße seines Angesichtes, die in Worte nicht einzufangenden Hantierungen und Wandlungen an der jeweiligen Materie vorgenommen hat, die mit dem fluchwürdig gegebenen des Wortes, des Namens ihren Abschluss, respektive gedankenlose Abfertigung gemeiniglich finden. Hier aber gestatten wir uns, auf einen alten Kernspruch hinzuweisen, der einer älteren Schrift zu Häupten stand und denjenigen von aller wahren Welterkenntnis ausschließt, der hier stumpfsinnig und ahnungslos an allem Gestalteten ins Blaue schauend vorüberduselt. Klopfe nicht mit schnöden Worten an des Lebens Rätselspforten. Wer sie auftun will und wem Ding als Denkergebnis niemals nur zum Erlebnis, schweige still. Was wir hier an einem einzigen Gebilde nicht zu vollem Verständnis, aber doch wenigstens zu ahnendem Überblicke dem fassenden Geiste des gleichgearteten, aber entarteten sogenannten Geistesmenschen näher zu rücken versuchten, ist ein winziger Ausschnitt aus der Fülle dessen, was der arische und jeglichen fassenden Volkes Geist in rastloser, vom Vater auf den Sohn vererbten Fähigkeit und anwachsender Vervollkommnung weitergegeben hat, durch die Kette der Generationen. Steht hiermit der Sohn gleichsam immer auf den Schultern des Vaters, so ist zwar hier nicht Vererbung erworbener Eigenschaften anzunehmen notwendig, doch aber können wir begreifen, wie die fassender und schaffender Grundstruktur des Geistes gemäßen Fähigkeiten und Geschicklichkeiten, da der Sohn im Unterrichte des Vaters gleichsam dort anfangen kann, wo jener ihm die Weisheit seines Lebens übermitteln zu schaffen aufhörte, immer auf eine höhere Stufe fassenden und schaffenden Geistes emporzuwachsen, durch den Segen von Zunft und Überlieferung im Ablauf der Zeiten befähigt worden sind. Dies der Weg des arischen Geistes. Fünftens. Und je besser und eindringlicher dies das wahre Leben der großen Masse der vergangenen Menschheit erfüllende und also beglückende Denken begriffen sein wird, desto besser wird das ungeheuerlich Neue, abgründig anders geartete des beweglichen Geistes sich uns erschließen, wenn wir in uns nachzuerleben versuchen, was geschehen musste, da dieser Geist an den fassenden Geist wollend und wandelnd herantrat. Hier soll es nicht unsere Aufgabe sein, das Wesen dieses sekundär beweglichen Geistes neuerdings zu ergründen. Hier gilt es nunmehr nur nachzuerleben, wie sein Anderssein, sein anderen biologischen Gesetzen gehorchendes Verhalten auf Sein und Schicksal des arischen Geisteslebens einwirken musste. Wir können nicht besser und eindringlicher uns die Tätigkeit beider Geistesstrukturen vergegenwärtigen, mitsamt der unheilvollen Vergewaltigung und sonderbaren Überlegenheit des dem Arier unverständlichen Judentums, als mit dem Kernspruch, der auch dieser Gegenüberstellung zu Häupten steht: Der Arier erschafft, der Jude verschafft sich die Welt. Und nun male man sich den handelsgewohnten, rastlos beweglichen und nach dem ihm gemäßen brennend verlangenden Geist aus, wie er sich wohl gegen den Menschen verhalten wird, des ständige, in ungeteilter Hingabe und Konzentration waltende Geisteskraft ringsum die Umwelt zu neuen Gebilden umschafft. So zwar, dass auf den ersten Blick für den Beweglichen scheinbar nichts mehr zu tun übrig bleibt, aber nur scheinbar. Denn ein rascher Blick auf den sorg- und arglos seiner Arbeit hingegebenen, ein rasches Vergleichen des in gleicher Emsigkeit tätigen Nachbars zeigt dem Beweglichen, wie prächtig sich all diese Einzelarbeit steigern und in ihrer Wirkung verdoppeln und vervielfältigen ließe, falls die Zufuhr des Arbeitsmaterials einerseits, die Übernahme des immer weiter fortschreitend Verarbeiteten und Aussendung in alle Welt andererseits von einem zielbewussten Willen aus geregelt und organisiert, vertausendfachten Gewinn solchem Organisator brächte.